Ah, hallo, Sir. Ich habe Ihren Wagen da stehen sehen und da haben Sie Ihre Pflicht getan. Mit der erforderlichen Sorgfalt. 26. Gut gemacht. Dann werde ich jetzt in meine Tasche greifen und Ihnen meinen Ausweis zeigen. Der Trooper schüttelt den Kopf und grinst. Nicht nötig. Frank Gelbert, stimmt's? Stimmt. Gelbert streckt dem Trooper die Hand hin, die dieser dreimal schüttelt. Genau richtig für ein Händeschütteln. Wie ist Ihr Name, Trooper? Henry Colton, Sir. Ermitteln Sie gerade in dem Fall mit der toten jungen Frau? Miss Yvonne, ja. Gelbert schüttelt den Kopf. Die arme Miss Yvonne. Hab angehalten, um mir die Beine zu vertreten und über meinen nächsten Schachzug nachzudenken. Der Typ, der den Ort der Leiche gemeldet hat, wirkt ziemlich verdächtig, sagt Colton. Ist natürlich bloß meine Meinung. Oh, meine ebenfalls, Trooper. Aber der blockt ab. Offen gesagt lacht er sich über uns ins Fäustchen. Ah, üble Sache. Ja, wir müssen jetzt Gas geben, rausfinden, wie man die Daumenschrauben anziehen kann. Tja, dann überlasse ich Sie wieder Ihren Gedanken, sagt Colton. Aber wenn ich was tun könnte, was Ihnen hilft. Ich weiß schon, dass das unwahrscheinlich ist. So unwahrscheinlich nicht, sagt Gelbert. In dieser Welt ist alles möglich, 16. Colton runzelt die Stirn. Wie bitte? Das ist eine schöne Zahl, sonst nichts. Aber wenn wir schon von Zahlen sprechen, geben Sie mir noch mal Ihre Telefonnummer. Klar, liebend gern, sagt Colton beflissen. Er zieht eine KHP-Karte aus der Brusttasche und kritzelt seine Privatnummer auf die Rückseite. Wissen Sie, ich habe schon selbst überlegt, mich beim KBI zu bewerben. Wie alt sind Sie denn? Gelbert nimmt die Karte entgegen. 24. 3x8. Gut. Soll ich Ihnen einen Rat geben? Warten Sie nicht zu lange. Schieben Sie es nicht auf. Und einen guten Abend noch. Den wünsche ich Ihnen auch. Und wenn ich, Ihnen tatsächlich irgendwie behilflich sein kann, das werde ich im Kopf behalten. Vielleicht rufe ich Sie wirklich an. Bevor Trooper Colton in seinen Wagen steigt, hält er kurz inne und sieht Gelbert mit einem grimmigen Lächeln an. Nageln Sie ihn fest, Inspektor. Das habe ich vor. In seinem Hotel angekommen, marschiert Gelbert zur Rezeption und fragt, ob man Klappstühle zur Verfügung habe. Der Mann hinter der Theke sagt, er glaube ja, und zwar im Business Center, woraufhin Gelbert ihn bittet, drei davon auf Zimmer 521 bringen zu lassen. Lassen Sie nur, korrigiert er sich. Ich hol sie mir gleich selbst. Im Konferenzraum lehnen mindestens ein Dutzend an der Wand, weshalb er gleich vier mitnehmen will. Vier ist eine gute Zahl, besser als drei. Schwer zu sagen, wieso, aber gerade Zahlen sind immer wesentlich besser als ungerade. Er greift sich also mit jeder Hand zwei Stühle und trägt sie zum Aufzug, ohne auf den skeptischen Blick des Mannes an der Rezeption zu achten. Zwei Stühle stellt er in dem kleinen Wohnzimmer auf, zwei im Schlafzimmer. Jetzt hat er insgesamt acht Sitzgelegenheiten, das Bett und der Klodeckel zählen mit. 1 bis einschließlich 8 macht 36, 1 bis einschließlich 24 macht 300, 1 bis einschließlich 40 macht 820. Andere Leute würden das zwar nicht verstehen, die meisten nicht, aber es ist wirklich eine wunderschöne Sache, eine Art Pyramidensystem, dessen Dividende nicht in Geld, sondern in Klarheit besteht. Als er sich dem Ende seiner fünften Stuhlrunde nähert, weiß er, worin sein nächster Schritt bestehen muss. Er klappt die Stühle zusammen und deponiert sie neben dem kleinen Schreibtisch. Vielleicht erweisen sie sich später noch einmal als nützlich. Er zieht den Koffer unter dem Bett hervor und klappt ihn auf. Aus der Meshtasche holt er ein paar dünne Gummihandschuhe und streift sie über. Es ist an der Zeit, Gas zu geben. Er ruft Trooper Colton an, Zeit, die Daumenschrauben ein bisschen stärker anzuziehen.